Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Der Headroom Verlag präsentiert aus der Reihe Abenteuer und Wissen Maria Sibylla Merian. Expedition zu den Schmetterlingen. Ein Feature von Sandra Pfitzen. Gewitter ist direkt über uns. Oh. Gott, steh uns bei. Was für ein Unwetter! Können wir helfen, Kapitän? Ja, verschwinden Sie in Ihrer Kajüte und stören Sie uns nicht. Frauen können wir hier nicht brauchen. Hab's ja gleich gesagt. Frauen an Bord bringen Unglück. Wenn das mal kein schlechtes Omen ist. Wir schreiben das Jahr 1699. Seit Wochen ist das Segelschiff auf hoher See unterwegs. Richtung Südamerika. Dieser arrogante Dickschädel von Kapitän. Und mit an Bord. Naja, hilft ja nichts. Diese beiden unglücksbringenden Frauen. Die 52-jährige Maria Sibylla und ihre 21-jährige Tochter Dorothea Maria. Komm, hilf mir mal. Durch diese Schaukelei ist unsere ganze Ausrüstung verrutscht. Wo sind denn die Vergrößerungsgläser? Mit denen habe ich doch gestern noch die Magen im Brot untersucht. Da! Da liegt es. Allein! Oh, oh nein! Ach, sowas darf nicht passieren. Das Vergrößerungsglas hat ein kleines Vermögen gekostet. Ich glaube kaum, dass wir solche Geräte in Südamerika ersetzen können. Wir müssen besser auf unser Werkzeug achtgeben. Ja, Mutter. Zum Glück sind die anderen beiden Vergrößerungsgläser heil geblieben. Meinst du, es ist das Seeungeheuer, das uns holen will? Ach, Unsinn. Aber die Matrosen haben davon gesprochen. Ich habe sie belauscht. Gestern, als sie nach dem Essen zusammenhockten. Das ist der Alkohol. Der erzählt solche Geschichten. Aber das Monster soll schon 3 Schiffe verschlungen haben. Mit Mann und Maus. Einfach so. Und keine Spur blieb zurück. Komm, wir lesen zusammen in der Bibel. Das gibt uns Kraft. Schlage auf den 2. Brief des Paulus an Timotheus. Wie alle Menschen des 17. Jahrhunderts ist Maria Sibylla Merian sehr gläubig und gottesfürchtig. Der christliche Glaube verleiht ihrem Leben einen Sinn und stiftet Mut in schwierigen Momenten. Ich bin gewiss, dass er bewahren kann, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Mut und Gottvertrauen, das brauchen die beiden. Denn ihr Vorhaben ist gewagt, geradezu revolutionär. Als Frauen unterwegs in der weiten Welt. Ohne männliche Begleitung, ohne Auftraggeber. Ohne finanzielle Unterstützung. Aber warum? Maria Sibylla Merian ist mit ihrer Tochter aus Europa aufgebrochen, um auf eine ganz besondere Schatzsuche zu gehen. Sie sucht kein Gold und auch keine Juwelen. Sie sucht Schmetterlinge. Die sagenumwobenen Schmetterlinge Südamerikas. In Schaukästen hat Maria Sibylla Merian bereits einige dieser Schmetterlinge gesehen. Tot, aber so glitzernd, so bunt. Sie will sie unbedingt fliegen sehen. Ihr Verlangen danach ist so stark, dass sie sich zu dieser gewaltigen Reise entschlossen hat. In ihr brennt ein Feuer, das schon vor vielen Jahren entfacht worden ist. Zurück ins Jahr 1660. In der Küche eines kleinen Frankfurter Stadthauses sitzt an einem schweren Holztisch ein dunkelhaariges Mädchen. Nur das fahle Licht einer Kerze fällt auf sein Gesicht. Ganz ruhig ist es im Zimmer. Aus den Schlafräumen nebenan ist leise ein Schnarchen zu hören und ab und zu das Knarzen der hölzernen Betten, wenn sich jemand darin bewegt. Die Mutter, der Stiefvater, die Geschwister, sie alle sind längst schlafen gegangen. Durchs Fenster ist in der Ferne der Nachtwächter zu hören. Immer wieder fallen der 13-Jährigen die Augen zu. Für einen kurzen Moment sackt der Kopf mit den braunen Locken auf den Tisch. Doch schon nach Sekunden schreckt sie wieder hoch. Oh nein, habe ich es verpasst? Oh, zum Glück alles, wie es war. Es ist schon die zweite Nacht, in der Maria Sibylla versucht, so lange wie möglich wach zu bleiben. Ihre Mutter ist davon überhaupt nicht begeistert. Sie kann dem merkwürdigen Hobby ihrer Tochter nichts abgewinnen. Schon vor ein paar Tagen gab es Ärger, als die Mutter die Schachteln mit den Raupen entdeckt hatte. Maria Sibylla, komm sofort her! Was soll das? Was sind das für ekelige Viecher? Aber Mutter, das sind doch Seidenraupen. Die hat mir der Onkel geschenkt. Die sehen ja fürchterlich aus. Weg damit! Bring sie nach draußen! Ich will dieses Getier nicht in meinem Haus! Mutter, bitte! Zum Glück ist Maria Sibyllas Stiefvater auch gerade in der Küche. Johanna, lass sie! Der Maler kann dem speziellen Hobby des Mädchens mehr abgewinnen. Du weißt doch, ich male auf fast jedes meiner Blumenbilder. Fliegen, Würmer oder andere Tiere. Die hauchen dem Motiv Leben ein. Soll Maria Sibylla sie doch ruhig beobachten. So kann sie sich gut im Zeichnen üben. Genau, Mutter, bitte! Also gut, von mir aus. Aber pass ja auf, dass dir keins von den Viechern entwischt. Jetzt, wenige Abende später, sitzt Maria Sibylla also am Tisch, den Stift in der Hand, und zeichnet die leblosen Objekte, die in der Schachtel vor ihr liegen. Strich für Strich versucht sie tief konzentriert, die 3 Zentimeter großen Päckchen aufs Papier zu bannen. Sieht fast aus wie eine weiße Mandel. Was genau das ist, was sie da zeichnet, weiß sie nicht. Aber sie hat beobachtet, dass die kleinen Raupen verschwunden sind, die vor ein paar Tagen noch unentwegt Blätter verspeisten. Nun liegen diese unwirklichen weißen Ballen in der Schachtel. Völlig bewegungslos. Wie tot. Vorsichtig nimmt Maria Sibylla einen in ihre warme Hand. Was ist das? Es bewegt sich. Dann ist es vielleicht gar nicht tot. Ganz deutlich hat sie eine Bewegung im Inneren gespürt. Jetzt ist sie sicher. Da ist Leben drin. Aber was ist das? Maria Sibylla legt den Stift zur Seite und beugt sich tiefer über die Schachtel. War da nicht gerade noch eine Bewegung? Vorsichtig stupst sie den weißen Ballen mit ihrem Finger an. Der bewegt sich nicht von der Stelle. Doch dann... Ein kleiner Riss. Gebannt schaut das Mädchen auf das weiße Gebilde. Ganz langsam wird der winzige Riss größer. Und dann, plötzlich, kommt ein kleines Köpfchen zum Vorschein. Wer bist denn du? Stück für Stück schält sich ein zarter Körper aus seiner Verpackung. Dann hängt er sich kopfüber an den Zweig, den Maria Sibylla in die Schachtel gelegt hat, und wartet. Das Mädchen beobachtet, wie ganz langsam die Flügelchen, die noch dicht am Körper anliegen, größer werden. Ein Schmetterling. Und sich entfalten. Halt! Falsch! Schmetterling. Dieses Wort verwendet die kleine Maria Sibylla damals nicht. Sie sagt Sommervögelein und ist so fasziniert von ihnen, dass sie ihr ganzes Leben der Erforschung der Sommervögelein widmen wird. Ihre wissenschaftliche Neugier wird sie später bis nach Südamerika führen und sie zu einer bekannten Frau machen. Sie wird als Naturforscherin berühmt werden, aber auch als begnadete Malerin und als kluge Geschäftsfrau. Doch zu all dem später. Musik. Mit 13 lebt Maria Sibylla in der Handelsstadt Frankfurt am Main. Ruhig ist es hier nur in der Nacht. Tagsüber ist in dem kleinen Haus immer etwas los. Jakob Marell, ihr Stiefvater, ist ein angesehener Maler. Er hat sich auf Blumenbilder spezialisiert, die zur damaligen Zeit sehr begehrt sind. In seiner Werkstatt arbeiten zwei Lehrlinge und Maria Sibylla. Diese Narzissen hast du ganz wunderbar gezeichnet. Aber achte noch mehr darauf, wie die Schatten auf den Blättern liegen. Ja? Marell weiß, dass seine Stieftochter das größte Talent in seiner Werkstatt ist. Offiziell zum Lehrling machen kann er sie aber nicht. Das ist nur Jungen vorbehalten. Doch er zeigt ihr trotzdem alles, was sie wissen muss. Schon bald fertigt Maria Sibylla wunderschöne Aquarelle. Mit Ölfarben malen darf sie nicht. Die Ölmalerei ist besser bezahlt. Und ein Privileg der Männer. Maria Sibyllas leiblicher Vater ist Matthäus Merian der Ältere. Dieser ist gestorben, als Maria Sibylla 3 Jahre alt war. Aber irgendwie sind bei ihr einzelne Erinnerungen hängen geblieben. Zum Beispiel an seine merkwürdigen Bücher. Papa, was ist denn das für ein Tier? Kämpft das mit den Männern da? Ist das ein Drache? Das, Maria Sibylla, ist ein Bild aus der neuen Welt. Da ist alles anders als bei uns. Da gibt es Tiere und Pflanzen, die hier noch niemals irgendjemand gesehen hat. Das Bild, das die kleine Maria Sibylla da so in den Bann gezogen hat, zeigt einen Alligator in Amerika. Den Kontinent jenseits des Atlantiks haben die Europäer vor gerade mal 150 Jahren entdeckt. Und man weiß noch kaum etwas darüber. Matthäus Merian führt in Frankfurt einen renommierten Verlag. Bekannt ist er vor allem für eine Bibelausgabe, die er mit kunstvollen Illustrationen verziert hat. Papa Merian ist eine richtige Berühmtheit. Seine Kupferstiche sind heiß begehrt. Vor allem Naturbücher und Reiseberichte gibt sein Verlag heraus. Weltreisende und Forscher gehen bei den Merians ein und aus. Und die kleine Maria Sibylla beginnt schon früh zu träumen. Oh, die Landschaft sieht aus wie ein Märchenland. Da möchte ich auch mal hin. Die Epoche, in die Maria Sibylla 1647 hineingeboren wird, nennt man das Zeitalter des Barock. Europa besteht aus vielen einzelnen Fürstentümern und ist geprägt von tiefen Glaubenskonflikten. 130 Jahre zuvor hat der Augustinermönch Martin Luther sich von der katholischen Kirche losgesagt und die evangelische Kirche gegründet. Schließlich kommt es zum 30-jährigen Krieg, der Hunger und Verwüstung in ganz Europa mit sich bringt. Kein Wunder also, dass Religion im Leben der jungen Maria Sibylla eine große Rolle spielt. Mutter, wie kommen wir in den Himmel? Darüber bestimmt nur Gott. Jetzt pass auf, dass du das Kissen in einer geraden Linie bestickst. Und wie macht Gott das? Das weiß niemand. Sieh nur, die Stiche sind doch krumm und schief. Ja, aber wie macht er das denn? Die Entscheidung darüber, ob wir nach dem Tod in den Himmel oder in die Hölle kommen, die hat Gott schon getroffen, bevor wir geboren werden. Und wofür hat er uns vorgesehen? Das weiß niemand. Aber wenn wir strebsam und fleißig sind und ein erfolgreiches Leben führen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir zu den Erwählten gehören. Und deshalb, Maria Sibylla, solltest du wirklich auf deine Arbeit achten. Hier, diese Naht musst du noch einmal auftrennen. So kann man das nicht lassen. Maria Sibyllas Familie gehört der sogenannten reformierten Kirche an, die der Franzose Johannes Calvin gegründet hat. Erfolg im Leben ist für Calvin ein Zeichen dafür, dass Gott für den Menschen die Seligkeit vorgesehen hat. Er ist außerdem überzeugt, dass Gott die Erde und alle Lebewesen zwar erschaffen hat, der Mensch aber die Aufgabe hat, den verborgenen Dingen auf den Grund zu gehen. Religion und Naturforschung schließen sich für die reformierte Kirche also nicht gegenseitig aus. Und so erscheinen im Verlagshaus Merian, neben religiösen Texten, auch Bücher von einflussreichen Naturforschern. Zum Beispiel die Naturgeschichte der Tiere in 5 Bänden von John Johnston. Band 5 handelt von Insekten, Schlangen und Drachen und ist wahrscheinlich auch im Bücherschrank der Familie Marell zu finden. Sind das Seidenraupen auf den Bildern? Die sehen genauso aus wie die in meiner Schachtel. Den weißen Seidenraupen ist die 13-jährige Maria Sibylla zum ersten Mal im Haus ihres Onkels begegnet, der früher eine Seidenstickerei hatte. Kannst du dir das vorstellen? Diese kleinen Wesen spinnen einen Faden, der 10-mal so lang ist wie der Frankfurter Dom hoch. Unfassbar. Darin wickeln sie sich ein. Und wir gewinnen aus diesem Faden dann Seide, den feinen Stoff, den Könige tragen. Mit Seidenraupen gibt sich Maria Sibylla schon bald nicht mehr zufrieden. Wo immer sie hingeht, sammelt sie Raupen, Eier, Insekten. Schon bald türmen sich in ihrem Zimmer die Spanschachteln mit lebendem Inhalt. Auch Schmetterlingsforscher Professor Thomas Schmidt ist schon seit seinen Kindertagen von Insekten fasziniert. Meine Eltern, die haben zwar beide Betriebswirtschaftslehre studiert, aber waren sehr naturverbunden und sind mit mir immer am Wochenende raus in Feld und Flur gegangen. Da war ich 4 Jahre alt, das erste Mal mit nach Griechenland genommen. Und da hat vor allem mein Vater mir dann Gottesanbeterinnen gezeigt und alles Mögliche, was lebte. Und das fand ich immer schon wahnsinnig interessant. Seine große Insektenleidenschaft hat er dann zum Beruf gemacht. Und nicht nur das. Professor Schmidt ist sogar einer der wichtigsten Schmetterlingsforscher in Deutschland geworden. In Müncheberg in Brandenburg leitet er das Deutsche Entomologische Institut der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung. Entomologie ist die Wissenschaft von den Insekten. Die Forscher, also die Entomologen, untersuchen, wo welche Insekten leben, was sie brauchen und was ihnen schadet. Außerdem sind sie auf der Suche nach neuen Insektenarten. Denn viele sind, anders als bei Säugetieren, immer noch unbekannt. Also ich habe eine riesige Freude daran, draußen in der Natur zu sein, umgeben von vielen Insekten, von bunten Käfern, von skurrilen Käfern, von herrlich bunten Schmetterlingen, die dann durch die Luft segeln wie fliegende Edelsteine. Das ist einfach wunderbar und das ist für mich eine der schönsten Sachen, die ich mir auf dieser Welt vorstellen kann. Doch nicht allzu viele Kinder haben damals in seiner Schulzeit diese ungewöhnliche Leidenschaft mit ihm geteilt. Ich bin dann so mit Botanisiertrommel, wie man das so kennt, mit dem Schmetterlingsnetz, bin ich dann los in Wald und Feld und Flur gezogen. Hatte dann in der Klasse auch noch einen Kumpel, der dasselbe merkwürdige Hobby dann, den hatte ich angelernt, auch mit Begeisterung ausgeführt hat. Und wir sind dann tagelang irgendwo in irgendwelchen Bachtälern verschwunden und kamen dann mit tollen Ausbeuten zurück. Und das war schon faszinierend. Gut, es gab dann ein paar Leute, die das seltsam gesehen haben, dass ich lieber nachts dann die Lampe anmachte und Nachtfalter fing, als in die Disco zu gehen. Heute sind solch insektenbegeisterte Kinder vielleicht die Klassennerds. Doch ein paar hundert Jahre zuvor, zur Zeit Maria Sibylla Merians, konnte ein solches Hobby durchaus gefährlich sein. Insekten galten damals als unheimlich, als Werk dunkler Mächte. Der Ruf der Insekten vor Merian, der beschränkt sich weitgehend darauf, dass es natürlich wichtig war, dass Insekten schädlich sein konnten. Nicht? Wir kennen die 7 Plagen aus der Bibel. Eine davon sind Heuschreckenschwärme, die einfallen. Das heißt also, Insekten waren durchaus immer etwas, was den Menschen beschäftigt hat, aber nicht als faszinierendes Forschungsobjekt, sondern eher als eine Plage, die seine Ernten vernichtet. Wenn eben Horden von Heuschrecken einfallen und Ernten vernichten, dann ist das natürlich etwas, was die Menschen beschäftigt und weshalb also diese Insekten natürlich überhaupt gar keinen guten Ruf hatten, sondern eher dann als Werkzeug des Teufels dargestellt worden sind. Über das Leben von Insekten wusste man damals noch kaum etwas. Die Menschen glaubten, dass Insekten einfach so entstehen. Dass Fliegen sich aus verrottendem Fleisch entwickeln, dass Tautropfen zu Eiern schrumpfen, aus denen Maden schlüpfen, dass Wespen einmal Feuerfunken waren. Gefährliches Teufelszeug also. Und wer sich damit beschäftigt, läuft Gefahr, als Hexe zu gelten. Viele Freunde hat Maria Sibylla damals nicht. Aber dafür bald einen Verehrer. Mit 17 Jahren heiratet sie. Der Bräutigam heißt Johann Andreas Graff und ist ein ehemaliger Lehrling in der Malerwerkstatt ihres Stiefvaters. Bald bekommen die beiden eine Tochter, Johanna Helena. Und die junge Familie zieht nach Nürnberg, in die Heimatstadt des Ehemannes. Maria Sibylla ist nun für eine Familie verantwortlich. Sie muss ihre Tochter versorgen, das Haus in Ordnung halten, einkaufen, kochen, nähen und putzen. Viel Zeit bleibt nicht, aber dennoch verbringt sie jede freie Minute in ihrem Garten. Siehe, das habe ich noch nie gesehen, so eine Farbe. Das ist ja toll, das ist ja schön. Da muss ich mal ein bisschen... Hier drüben! Was ist denn das da auf den Blättern der Linie? Mal sehen, was passiert, wenn ich es anstupse. Ja, ich komme gleich. Ich brauche dich in der Werkstatt. Das sind ja kleine Käfer. Ganz rot und rund. Na sowas. Die bewegen sich ja gar nicht. Die nehme ich mit. Maria Sibylla, kommst du endlich? Ja, ich bin schon unterwegs. Nach wie vor hortet sie zu Hause Dutzende Schachteln mit Eiern, Raupen, Käfern und Faltern. Dabei sind die winzigen Hausgenossen manchmal ziemlich anspruchsvoll, wie Maria Sibylla beobachtet. Wann ein Gewitter kommen will und es zu blitzen beginnt, so muss man sie zudecken. Sonst bekommen sie eine Krankheit, welche etliche die Gelbsucht heiße. Denn sie fangen an, gelblicht und träg im Essen zu werden und sterben endlich gar. Ihre Beobachtungen schreibt sie ganz genau auf. Ihre Sprache klingt dabei ein bisschen, als wäre es kein richtiges Deutsch. Ist es aber. Nur eben schon ein sehr altes. Also Übersetzung bitte. Seidenraupen mögen kein Gewitter. Deshalb muss man sie zudecken, wenn es zu blitzen anfängt. Sonst werden sie krank. Sie werden ganz gelb. Gelbsucht nennt man das. Am Ende sterben sie daran sogar. Außerdem sind sie beim Essen ganz schön wählerisch. Sie fressen ja hauptsächlich die Blätter der Maulbeerbäume. Manche Maulbeerbäume haben rote Beeren und andere weiße Beeren. Und die Raupen mögen es gar nicht, wenn man die Blätter von diesen beiden Bäumen mischt. Wenn doch, dann legen sie keine ordentlichen Eier ab. Ohnehin mögen sie die Blätter von den weißen Maulbeerbäumen viel lieber. Die sind einfach süßer. Auch wenn damals an sich noch nicht viel über Insekten bekannt ist, so existiert doch ein breites Wissen über Seidenraupen. Seit mehr als 4000 Jahren werden sie vom Menschen gezüchtet, um aus den feinen Kokons Seide herzustellen. Man weiß, dass Seidenraupen sich in weiße Ballen einspinnen und als kleine Schmetterlinge wieder herauskommen. Aber wie ist das bei anderen Schmetterlingsarten? Um das herauszufinden, beobachtet Maria Sibylla Tausende von Eiern und Raupen. Über Tage, über Wochen, über Monate. Sie geht dabei vor wie eine moderne Wissenschaftlerin. Ich notiere alles. Dadurch kann ich die Aufzeichnungen später gut vergleichen. Heute würde Maria Sibylla Merian sicher an einer Universität studieren, würde ihren Doktor machen, Professorin für Entomologie werden. Doch all dies ist im 17. Jahrhundert nicht möglich. Die wenigen Universitäten sind Männern vorbehalten. Frauen dürfen nicht studieren. Ihr Platz ist im Haus bei der Familie. Trotzdem wollen viele bürgerliche Eltern auch ihre Töchter fördern. Und das bringt die geschäftstüchtige Maria Sibylla auf eine Idee. Herzlich willkommen zur Jungfernkompanie. Wir bieten eine solide Ausbildung für alle Nürnberger Töchter aus gutem Hause. Unterrichtsfächer: Malen, Zeichnen, Sticken und Nähen. Macht eure Mädchen fit für die Zukunft. Schickt sie zur Tochter des berühmten Frankfurter Verlegers Merian. Sie weiß, dass der Name Merian für Qualität steht und sich gut verkauft. Also scheut sie sich nicht davor, mit ihrem Familiennamen zu werben. In der Jungfernkompanie verdiene ich gleich doppelt. Ich unterrichte die Mädchen nicht nur, sondern zusätzlich verkaufe ich das Material, das sie zum Malen brauchen. Ich weiß genau, wie man Muscheln, Blätter, Steine oder Beeren zerreibt und sie dann zu schönen und leuchtenden Farben anmischt. Habe ich schließlich alles bei meinem Stiefvater gelernt. So verdient Maria Sibylla eigenes Geld und kann zum Unterhalt der Familie beitragen. Im Unterricht erzählt sie zwischendurch natürlich auch von ihrer Schmetterlingsforschung. Also gestern habe ich eine tolle Entdeckung gemacht. Erzählen Sie! Ja, bitte! Im Bauch eines toten Vogels sind dicke Maden herumgekrochen. 17 Stück. Wie eklig. Gar nicht eklig. Ich habe die Maden in eine Spanschachtel gepackt. Ich bin gespannt, was daraus wird. Aber meine Mutter sagt, all dieses Gewürm ist schmutzig. Ganz im Gegenteil. Es ist faszinierend. Zimperlich sein kann sich die Hobbyforscherin nicht leisten. Bei jeder Gelegenheit stapft sie mit knöchellangem Rock aus einfachem Tuch und festen Schuhen über feuchte Bachufer oder durch schlammige Straßengräben. Schließlich sind die kleinen Tierchen nicht leicht zu finden. Davon kann auch der moderne Schmetterlingsforscher Professor Schmidt ein Lied singen. Schmetterlinge findet man so tagsüber eigentlich durch Gucken. Das kriegt man so ins Gefühl. Ne, also gerade wenn man so im Gebirge ist, sagt man, also da oben, da sieht's gut aus. Dann läuft man 2 Stunden oder 3 Stunden hin. Wenn man sich dann vertan hat, ist das doof, dann ist der Tag futsch. Aber meistens vertut man sich dann nicht und dann guckt man wirklich, was ist denn da und sucht dann. Über die Jahre und Jahrzehnte weiß man einfach, wo man dann seine Lieblinge findet. Mittlerweile hat Maria Sibylla in der Nürnberger Gesellschaft einen entsprechenden Ruf, sodass sogar auch einige angesehene Frauen sie bei der Insektensuche unterstützen. Liebste Freundin. Mein Ehemann befindet sich zu einem Kongress in Regensburg. Natürlich habe ich ihn begleitet. Nun ist er den lieben Tag lang mit seinen Geschäften beschäftigt und mir bleibt Zeit, durch die Parks und über die Wiesen zu streifen. Dabei entdeckte ich dieses Würmlein. Ich dachte sofort an Sie, liebste Freundin, und Ihre ungewöhnlichen Studien. Ich sammelte das Tierchen auf und steckte es in die Schachtel, die Sie beiliegend zu diesem Briefe finden, in der Hoffnung, dass es Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen möge. Ein sehr wichtiger Teil ihrer Arbeit besteht darin, ihre Naturbeobachtungen in Zeichnungen festzuhalten. Schließlich gibt es damals noch keine Kameras. Wenn Frau Merian Raupen malt, hat man das Gefühl, sie würden gleich aus dem Papier krabbeln. An den bunten Blüten ihrer Blumen möchte man riechen. Und bei den Schmetterlingen glaubt man, sie würden einem im nächsten Atemzug auf die Hand flattern. Es dauert nicht lange, da werden auch einflussreiche Männer auf Maria Sibylla Merian aufmerksam. Joachim von Sandrath etwa, ein Maler und Kunsthistoriker, der auch in Nürnberg lebt. Von ihm stammt das Buch mit dem eigenwilligen Titel »Deutsche Akademie der edlen Bau-, Bild- und Malereikünste«. Ein kunsthistorisches Handbuch, das schon bald zu einer Art Standardwerk der damaligen Zeit wird. In diesem Buch erwähnt von Sandrath Maria Sibyllas Ehemann, den Maler Johann Andreas Graff. Aber nicht nur das. Ein Kapitel widmet er auch dessen Ehefrau Maria Sibylla, der Tochter des berühmten Matthäus Merian. Was für eine Auszeichnung! Ja, dabei ist unsere Lehrerin doch eine Frau. Der Herr von Sandrath schreibt ja auch, dass ihre Haushaltsführung vorbildlich sei. Mhm. Aber er lobt sie eben auch als Künstlerin und sogar als Forscherin. Ist dir was aufgefallen? Der Text über unsere Frau Lehrerin ist viel länger als der über ihren Ehemann. Ja, stimmt. Dabei ist sie doch die Hausfrau und er hat die Malerwerkstatt. Wie mag das wohl Johann Andreas Graff empfinden? Eine erfolgreiche Ehefrau, die auch noch den berühmten Namen Merian trägt, für die damalige Zeit höchst ungewöhnlich. Wie geht er damit um? Ärgert er sich? Ist er neidisch? Sicher ist, dass er seine Frau bei ihren beruflichen Projekten unterstützt. Zum Beispiel, als sie ein Buch mit ihren Zeichnungen herausgeben möchte. Weißt du, Johann, vielen meiner Schülerinnen fällt es schwer, eine echte Blume auf ein Stück Papier zu übertragen. Und dabei möchte ich ihnen helfen. Ich glaube, wir könnten damit auch ein bisschen Geld verdienen. Was meinst du damit? Ich könnte ein Buch herausgeben mit Blumenbildern als Vorlage für Stickereien oder Bilder. Das ist viel leichter, als von einem echten Objekt abzumalen. Das ist eine fabelhafte Idee. Das könnte wirklich funktionieren. Und so entsteht Maria Sibyllas erstes Buch. Ich nenne es Florum Fasciculus Primus. Das ist der lateinische Titel. Hört sich richtig bedeutend an. Auf Deutsch heißt das Buch einfach Erstes Blumenbuch. Naja, gut, eigentlich sind es nur 12 lose Blätter, die beliebte Blumen zeigen. Eine Tulpe, eine Rose und eine Anemone zum Beispiel. Und es hat auch keinen Text, aber es soll ja auch nur ein Vorlagenbuch sein. Wie ihr Vater fertigt sie alle Kupferstiche für ihr Buch selbst an. Die Kupferstecherei ist ein Druckverfahren. Damit kann man schon im 17. Jahrhundert Bilder vervielfältigen. Das funktioniert so. Der Kupferstecher überträgt mit einem spitzen Stab eine Zeichnung auf eine glattpolierte Kupferplatte, so dass Vertiefungen entstehen. Dann bestreicht er die Platte mit Farbe. Wenn er die Platte abwischt, bleibt die Farbe in den Vertiefungen hängen. Dann legt er Papier auf die Platte und schiebt beides durch eine Walze. Das Papier saugt sich mit der Farbe aus den Vertiefungen voll. Es entsteht ein Abdruck. Maria Sibyllas erstes Blumenbuch kommt durchaus gut an und ist Ansporn, weiterzumachen. Bald plant sie ihr zweites Buchprojekt. Doch diesmal gestaltet sich die Umsetzung schwieriger. Die 32-Jährige möchte nicht mehr nur ihre Bilder veröffentlichen, sondern auch die Ergebnisse ihrer Schmetterlingsbeobachtungen. Zum Glück hat Maria Sibylla einflussreiche Freunde, die sie um Hilfe bitten kann. Christoph Arnold zum Beispiel, ein angesehener Theologe. Er interessiert sich aber nicht nur für Religion, sondern auch für die Naturwissenschaften. Werte Freundin, ich danke Ihnen, dass Sie mir Ihre Insekten zeigen. Aber gern. Sehen Sie nur, diese kleinen Würmlein. Die Raupen sehen aus, als wären sie mit schwarzen Perlen besetzt und sie sind über und über mit Haaren bedeckt. Faszinierend. Die Welt muss unbedingt von den Ergebnissen Ihrer großartigen Forschung erfahren. Danke. Ihr Lob bedeutet mir viel, bester Freund. Nur zu gern würde ich Ihrem Rat folgen, aber wer wird schon die Forschungsarbeit einer Nürnberger Hausfrau beachten? Das ist in der Tat ein Problem. Wie wäre es, wenn ich das Vorwort zu Ihrem Werk verfasse und Ihre große Leistung hervorhebe? Das wäre ganz, ganz wunderbar. Kurz danach ist es dann soweit. Ihr Buch mit dem Titel »Der Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blumennahrung« erscheint. Und ganz vorne ein paar Zeilen von Christoph Arnold. Es ist ein Lobgedicht auf Maria Sibylla Merian, das sie in eine Reihe mit den großen Naturwissenschaftlern stellt, die, natürlich, alles Männer sind. Als einer der ersten Menschen weist Maria Sibylla Merian nach, dass alle Schmetterlinge die gleiche Verwandlung durchmachen. Man nennt das die vollständige Metamorphose. Wie genau sie funktioniert, ist kompliziert. Am besten kann das ein echter Insektenforscher wie Professor Schmidt erklären. Also, zuerst ist da ein kleines Ei und das platzt irgendwann auf. Es schlüpft eine Larve, bei einem Schmetterling nennt man die dann Raupe, oft nennt man sie auch Made oder sonst irgendwie. Und die sieht dem Erwachseninsekt dann noch überhaupt nicht ähnlich. Denn eine Schmetterlingsraupe und ein Schmetterling, das sind ja zwei ganz unterschiedliche Lebewesen, wo man das nicht unbedingt zuordnen kann, wer zu wem gehört. Als Raupe verbringt der spätere Schmetterling sozusagen seine Kindheit. Danach folgt das sogenannte Puppenstadium. Die Raupe häutet sich und ist nun ein scheinbar starres Objekt, das kaum noch als Insekt erkennbar ist. Maria Sibylla nennt die Puppen deshalb auch Dattelkerne. Das Puppenstadium, das wirkt auf uns ja eigentlich tot. Trotzdem, wenn man so eine Puppe anfasst, dann kann die sich noch bewegen, aber sie ist nicht in der Lage, sich von einem Ort zum anderen aktiv fortzubewegen, was die Raupe kann und was der Schmetterling ja erst recht kann. Aber in dieser Puppe, da passiert Unglaubliches. Wenn man genau guckt, die atmet. Ja, sie braucht ja Sauerstoff. In der Puppe, die ja so tot wirkt, da tobt ja das Leben. Da ist ja ein unglaublich intensiver Umbauprozess im Gange, wo dann im Prinzip die Raupe aufgelöst wird und dann aus diesem Material dann der Schmetterling entsteht. Das ist fast so wie bei Legosteinen. Schließlich kann man aus denselben Bauklötzen Häuser, Autos oder auch Flugzeuge bauen. In der Puppe wird also die ganze Körpermasse der Raupe neu zusammengesetzt. Die gesamten Strukturen, die dann so ein Schmetterling hat, die Flügel und die Beine und die Fühler, die ja die Raupe alle nicht hat, die werden dann in der Puppe gebildet. Das heißt, dort, wo sich dann diese ganzen Organe entwickeln, gibt es Aussparungen außen an der Puppe, damit die dort dann sich ausbilden können. Und wenn man sich so eine Puppe anschaut, dann hat die Scheiden, wo man sieht, dass die Flügel drin sind, und dann hat sie Scheiden für den Rüssel und dann hat sie Scheiden für die Beine. Irgendwann ist es dann soweit. Das erwachsene Tier schlüpft und ist ein Schmetterling. Nichts erinnert mehr an die Raupe, die er mal war. In ihrem zweiten Buch beschreibt und malt Maria Sibylla Merian diese wunderbare und faszinierende Verwandlung von insgesamt 50 unterschiedlichen Schmetterlingsarten. Dabei bildet sie jede Lebensphase ab, also das Ei, die Raupe, die Puppe und den Schmetterling. Dazu malt sie die Pflanze, auf der sie ihre Entdeckung gemacht hat. Denn sie hat auch erkannt, dass viele Schmetterlinge eine ganz spezielle Pflanzenart brauchen, auf der sie ihre Eier ablegen und von der sie sich ernähren. Die sogenannte Wirtspflanze. Durch ihr Buch werden einige bekannte Naturwissenschaftler auf Maria Sibylla Merian aufmerksam. Sie steht an der Schwelle, durchaus bekannt zu werden. Zudem ist sie inzwischen zweifache Mutter, alles in allem ein perfektes und erfolgreiches Leben. Doch dann kommt es zu einem Bruch, der aus heutiger Perspektive gar nicht so leicht zu verstehen ist. Maria Sibylla verlässt ihren Mann Johann und schließt sich mit ihren beiden Töchtern der strengchristlichen Gemeinde der Labbadisten an. Auch ihre alte Mutter ist mit dabei, die nach dem Tod Jakob Marells nun Witwe ist. Mutter, wohin fahren wir eigentlich? In die Niederlande, nach Schloss Walter. Ein echtes Schloss? Wie lange bleiben wir denn da? Es wird unser neues Zuhause. Die Labbadisten nennen sich selbst die Auserwählten. Gegründet hat die religiöse Gemeinschaft der französische Prediger Jean de Labbadie. In seinen Augen ist die christliche Botschaft im Laufe der Jahrhunderte verwässert worden. Er fordert deshalb eine Rückbesinnung auf das ursprüngliche Christentum. Mit seinen Anhängern hat er sich nach Schloss Walter im Norden der Niederlande zurückgezogen. Hier führt die Gemeinschaft ein einfaches und strenges Leben in Abgeschiedenheit. Wer verlangt Einlass? Maria Sibylla Merian mit Töchtern und Mutter. Ah, ja, so tretet ein. Ihr werdet bereits erwartet. Den Kontakt zu den Labbadisten hat Maria Sibyllas Halbbruder hergestellt, der schon seit einiger Zeit auf Schloss Walter lebt. Als Maria Sibylla durch das schwere Tor schreitet, betritt sie eine völlig neue Welt. Das Leben da draußen ist verdorben. Hier sind wir auf dem rechten Weg. Deshalb versorgen wir uns selbst. Wir haben Kühe und Schweine. Es gibt 2 Kornmühlen, eine Brauerei, eine Bäckerei, eine Apotheke und eine Schmiede. Auch Stoffe, Lederwaren und Seife stellen wir her. Strenge Regeln und harte Arbeit bestimmen das tägliche Leben der Labbadisten. Das Essen nehmen wir alle gemeinsam ein. Schweigt. Sprechen während der Mahlzeiten ist verboten. In der Gemeinschaft werden alle Entscheidungen von Pierre Yvon getroffen, der nach dem Tod des Gründervaters die Gemeinde leitet. Er verlangt absoluten Gehorsam. Wer sich widersetzt, wird streng bestraft, bekommt weniger zu essen und muss besonders harte Arbeiten verrichten. Wir tragen hier alle die gleichen Gewänder. Die Kleidung fertigen wir selbst. Einfache Arbeitskleidung für die Männer, graue Wollkleider für die Frauen. Ihr Frauen, kämmt euer Haar bitte zurück und bedeckt es mit einer Kappe. Ja? Wer in die Gemeinschaft aufgenommen werden will, muss sich von all seinem Besitz trennen. Schmuck, Geld und sonstige Wertsachen werden an Pierre Yvon übergeben. Wer die Labbadisten wieder verlassen will, bekommt den Großteil seines Geldes zwar zurück, ein Viertel aber bleibt bei der Gemeinde. Die Mädchen werden zur Schule gehen und dort die Bibel und die Lehren unseres Gründers Jean de Labbadie studieren. Außerdem lernen sie Latein und Hebräisch. Die Erziehung der Kinder übernehmen in erster Linie andere Gemeindemitglieder. Sie dürfen die Kinder auch bestrafen. Eine enge Bindung an die Eltern ist unerwünscht. Wieso lässt sich Maria Sibylla auf diese harten Regeln ein? Wieso bricht sie mit ihrem Mann und dem erfolgreichen und vergleichsweise komfortablen Leben, das sie zuvor geführt hat? Maria Sibylla selbst hat dazu nichts hinterlassen. In ihren Büchern steht kein Wort zu ihrer Entscheidung. Was würde sie wohl sagen, wenn wir sie fragen könnten? Also, das strenge Leben hat mich gar nicht gestört. Ich war ja schon immer sehr religiös. Es ist einfach so, ich wollte meine Ehe nicht weiterführen. Johann und ich, wir hatten kaum Gemeinsamkeiten. Ich habe ihn einfach nicht geliebt. Und ich wollte selbst über mein Leben bestimmen. Ich ganz allein. Bei euch heute, da lässt man sich in so einer solchen Situation scheiden. Aber die Möglichkeit hatte ich nicht. 1686, da konnte man als Frau nicht einfach so gehen. Diese Möglichkeit bekommt Maria Sibylla bei den Labbadisten. Für sie gilt eine Ehe nur, wenn sich beide Partner voll ihrer Gemeinschaft zuwenden. Da Johann Andreas Graf das nicht tut, hat Maria Sibylla in den Augen der Gemeindemitglieder keinen Ehemann. Johann Andreas Graf versucht, um seine Familie zu kämpfen. Er lebt einige Zeit vor den Toren von Schloss Walter und versucht, Maria Sibylla zur Rückkehr zu bewegen. Aber er hat keine Chance. Schließlich zieht er nach Hause und heiratet einige Jahre später eine andere Frau. Leicht gefallen ist mir das nicht. Wir haben ja so viele Jahre miteinander gelebt. Und ich hatte so viele Freundinnen und Freunde in Nürnberg. Viele von ihnen konnten meine Entscheidung nicht verstehen. Ich musste den Kontakt abbrechen, viele Jahre lang. Erst am Ende meines Lebens habe ich es gewagt, einigen wieder zu schreiben. Maria Sibylla Merian verschwindet für einige Jahre von der Bildfläche. Es ist fast so wie bei einer ihrer Raupen, die sich verpuppt und scheinbar ganz still verhält, bis ihre Verwandlung abgeschlossen ist. Doch sogar in die Abgeschiedenheit von Schloss Walter dringen ab und zu Nachrichten aus einer anderen Welt. Denn tausende von Kilometern entfernt, in Südamerika, haben einige Labbadisten eine Tochtergemeinde gegründet. Sie sind in die niederländische Kolonie Surinam ausgewandert und betreiben dort eine Plantage. Schwester! Schwester! Schwester Maria Sibylla! Heute Abend treffen wir uns alle im Versammlungsraum. Es ist Post angekommen aus Surinam. Oh, wirklich? Ich bin so gespannt, was unsere Brüder und Schwestern wieder schreiben. Wie sie die Natur beschreiben, diesen üppigen Pflanzenwuchs, die schillernden Farben, die seltsamen Tiere. So muss das Paradies aussehen. Genau. Vater Yvon schätzt ihren Eifer, Gottes Schöpfung auf den Grund zu gehen, liebe Schwester. Deshalb möchte er, dass Sie ihm nach der Versammlung noch ein wenig Gesellschaft leisten. Er will Ihnen zeigen, was unsere südamerikanischen Brüder noch geschickt haben. Sie wecken meine Neugier. Was ist es denn? Eine Kiste mit zauberhaften Schmetterlingen. Aber das haben Sie nicht von mir. Vielleicht sind es diese Nachrichten aus der Fremde. Vielleicht will sie den Töchtern endlich ein Leben jenseits der Strenge ermöglichen. Nach 5 Jahren jedenfalls verlässt Maria Sibylla Merian ihren Kokon auf Schloss Walter. 1691 schlüpft sie mit ihren Töchtern wieder hinaus in die weite Welt. Maria Sibylla ist jetzt 44, ihre Töchter 23 und 13 Jahre alt. Ihr Ziel ist Amsterdam, die drittgrößte Stadt Europas und ein Zentrum der Wissenschaften. So eine große Stadt habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Ja, wirklich gewaltig. Und warte mal ab, bis du die Hafenanlagen zu Gesicht bekommst. Zum ersten Mal in ihrem Leben ist Maria Sibylla nun ganz allein für sich und ihre Töchter verantwortlich. Sie muss ihr Geld jetzt vollständig selbst verdienen. Mit ihren Töchtern, ebenfalls ausgezeichnete Malerinnen, gründet sie ein Künstlerstudio. Bald spricht sich herum, wie gute Künstlerinnen die Damen Merian doch sind. Eines Tages ruft Agnes Block, eine reiche Witwe, Maria Sibylla und ihre älteste Tochter zu sich. Agnes Block züchtet auf einem riesigen Gutshof mit großem Erfolg Pflanzen aus aller Welt. Und sie ist berühmt, denn sie hat es zum ersten Mal geschafft, in Europa eine Ananas aufzuziehen, die Früchte trägt. Eine wahre Sensation. Schließlich wachsen Ananaspflanzen eigentlich in den Tropen. Das ist unglaublich. Schon wieder eine Pflanze, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Wie machen Sie das nur? Geduld und Experimentieren, meine Liebe. Ich bin zwar nur eine Frau, kann kein Latein und all die Fachbücher verstehe ich nicht, aber ich habe wohl einen grünen Daumen. Wundervoll. Wie dürfen meine Tochter und ich Ihnen zu Diensten sein? Ich will einen Katalog erstellen über all die Wunder hier auf dem Hof. Meine Lieblinge sollen ihrer Vergänglichkeit zum Trotz für die Ewigkeit erhalten bleiben. Und dafür habe ich mich entschlossen, die besten Naturmalerinnen zu engagieren. Oh, das ehrt uns. Na, hervorragend. Dann lassen Sie uns mit diesem Vogel in der Voliere beginnen. Gern. Hübsches Geschöpf. Ich glaube, ich werde ihn auf einem Kirschblütenzweig malen. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Maria malt für Agnes Block 12 exotische Vögel und mehrere Blumenbilder. Einem bereits fertigen Gemälde eines schon verstorbenen Künstlerkollegen fügt sie, auf Wunsch ihrer Auftraggeberin, 2 Schmetterlinge hinzu. Schmetterlinge aus Surinam. Da ist es wieder. Surinam. Dieses Land jenseits des Atlantik mit seiner sagenumwobenen Natur. Seit 30 Jahren ist es eine niederländische Kolonie. Wie andere mächtige europäische Staaten kontrollieren die Niederlande zu Beginn des 18. Jahrhunderts zahlreiche weit entfernte Länder. Jeden Tag kommen im Amsterdamer Hafen Waren aus diesen Kolonien an. Guter Mann, was ist denn da in der Kiste? Das ist Zimt aus Indien. Eines der teuersten Gewürze der Welt. Und hier säckeweise Kaffee. Und da drüben Tee. Und Pfeffer. Ja, und ihr werdet hier raten, was in dieser Kiste hier steckt. Etwas ganz Besonderes. Porzellan. Nein. Aus China. Wirklich? Aus China? Das Feinste vom Feinen. Da ist man ja wochenlang auf dem Meer unterwegs. In der Tat. Aber es lohnt sich. Neben Lebensmitteln und Konsumgütern kommt im Amsterdamer Hafen auch ganz besonderer Nachschub für die Sammlungen reicher Bürger an. Viele von ihnen haben sogenannte Raritätenkabinette, die sie stolz ausgewählten Besuchern präsentieren. Hier gibt es getrocknete Pflanzen, aber auch tote Tiere in Gläsern, die mit Branntwein gefüllt sind, um sie zu erhalten. Manch einer stellt sogar menschliche Leichen aus. Maria Sibylla ist ein gern gesehener Gast. Die wissenschaftlich interessierten Bürger Amsterdams schätzen sie als kluge Gesprächspartnerin. Immer wieder stößt sie dabei auf Surinam. Liebe Freundin, diese Prachtexemplare von Schmetterlingen haben mich gestern erreicht. Sie kommen direkt vom Schiff aus Surinam. Wie gut Sie die weite Reise überstanden haben. Kein Flügelchen ist verletzt. Auch Maria Sibyllas Haus ist vollgestopft mit toten Schmetterlingen. Sie stecken auf dünnen Nadeln, die Flügel makellos. Maria Sibylla hat sie selbst aufgespießt. Dabei liebt sie doch Insekten. Ist das nicht ein Widerspruch? Im frühen 18. Jahrhundert sind solche Sammlungen eine der wenigen Möglichkeiten, die Natur fremder Länder zu erleben. Damals gibt es noch keine öffentlichen Zoos oder Flugzeuge, die Menschen in wenigen Stunden auf andere Kontinente transportieren. Schiffsreisen dauern lange und sind gefährlich. Auch heute noch gibt es solche Insektensammlungen. Das Senckenberg-Institut in Müncheberg zum Beispiel, wo Professor Schmidt arbeitet, bewahrt 3 Millionen tote Insekten in kleinen Kisten auf. Aber warum? Die Sammlungen, das sind die Archive des Lebens. Hier haben wir das Material, das wir brauchen, um wirklich die Insekten verstehen zu können, um beschreiben zu können, welche Arten sind denn da, welche Arten gibt es, wo kommen diese Arten vor, wann kamen diese Arten vor. All das haben wir in diesem großartigen Archiv der Natur drin und das erlaubt uns nämlich, die Insekten zu verstehen. Und dadurch, dass wir die Insekten verstehen, können wir auch sehr viel besser sagen, was wir machen können, um die Insekten zu schützen. Auch Maria Sibylla Merian will Insekten besser verstehen. Die fremdartigen Schmetterlinge in den Schaukästen ihrer Freunde lassen sie nicht mehr los. Diese Farben, diese Größe. Ich will unbedingt mehr über sie erfahren. Was meinst du, Dorothea Maria? Ob sie sich wohl auch verwandeln? Ob sie auch zuerst Raupen sind? Ja, Mutter, das wäre spannend. Aber dafür müssten wir lebende Raupen und Schmetterlinge beobachten. Das ist nicht möglich. Die Schifffahrt von Surinam dauert viele Wochen. Das überlebt doch kein Schmetterling. Ja, du hast recht. Schmetterlinge überleben das nicht. Aber Menschen schon. Immer öfter kreisen Maria Sibyllas Gedanken nun um das ferne Surinam. Bald kann sie an nichts anderes mehr denken. Und in ihr reift ein gewagter Plan. Ich fahre nach Surinam. Mutter, wie soll das gehen? In deinem Alter, das ist zu gefährlich. Das ist egal. Gott will, dass ich meine Forschungen dort fortsetze. Du fährst auf keinen Fall alleine. Ich komme mit. Über Surinam ist 1699 noch kaum etwas bekannt. Erst seit wenigen Jahren gibt es dort europäische Siedlungen. Fast das ganze Land ist von tropischem Regenwald bewachsen. Unerträglich heiß ist es, oft über 35 Grad. Nachts kühlt es kaum ab. Häufig regnet es wie aus Kübeln. Kurz danach brennt die Sonne wieder erbarmungslos vom Himmel. Mutter, in diesem Buch steht, dass es im Regenwald giftige Schlangen gibt, gefährliche Jaguare und Spinnen, die so groß sind wie Teller. Maria Sibylla Merian ist mit ihren 52 Jahren für damalige Verhältnisse schon ganz schön alt. Ihre Tochter Dorothea Maria ist 21. Ganz allein wollen die beiden Frauen in das wilde Land reisen und machen sich an die Vorbereitungen für das Abenteuer ihres Lebens. Bitte denk dran, wir müssen alles für unsere Beobachtungen mitnehmen. Papier und Pergament, Farben und Stifte, Kisten, Schachteln, Gläser, einfach alles. In Surinam wird es das alles nicht geben. Ich weiß, Mutter, ich weiß. Aber viele sind schon voll mit Geschirr und Kleidung. Das gibt es dort ja auch nicht. Egal. Pack ein paar von den Sachen für den Haushalt wieder aus. Schließlich ist das keine Vergnügungsreise. Unsere Forschungen gehen vor. Maria Sibylla muss die ganze Reise aus eigener Tasche bezahlen. Da gibt es keinen Sponsor, keinen reichen Fürsten, der sie auf Reisen schickt und ihre Forschungen finanziert. Also macht Maria Sibylla zu Geld, was sie zu Geld machen kann. Und das ist in erster Linie ihre umfassende Sammlung, die sie per Zeitungsannonce zum Verkauf anbietet. Maria Sibylla Merian, die wohlbekannte Malerin und Forscherin, bietet zum Verkauf eine Vielzahl ihrer meisterhaften Aquarelle auf edlem Pergament. Außerdem zahlreiche präparierte Pflanzen und Tiere, die sie über viele Jahre in Deutschland und den Niederlanden gesammelt hat. Keine Kosten und keine Mühe hat sie dabei gescheut, diese ihre großartige Sammlung aufzubauen, die sie nun zu veräußern bereit ist. Und sie schafft es tatsächlich, ausreichend Geld für die Überfahrt aufzutreiben. Aber wie soll es in Surinam weitergehen? Wie will Maria Sibylla das alltägliche Leben finanzieren? Sie plant, seltene Tiere und Pflanzen per Schiff nach Amsterdam zu schicken. Ihre ältere Tochter, die in den Niederlanden bleibt, soll sie dann an reiche Sammler verkaufen und das Geld der Mutter schicken. Jetzt bleibt nur noch eine Sache. Mein Testament. Ich werde aufschreiben, wer mein verbleibendes Eigentum nach meinem Tod bekommen wird. Schließlich kann es durchaus sein, dass ich dieses Abenteuer nicht überleben werde. Aber sei es drum, diese Reise wird der Höhepunkt meines Lebens. Als Maria Sibylla und Dorothea Maria über die wackligen Holzplanken endlich das Segelschiff besteigen, das sie nach Südamerika bringen soll, ist die Angst vor der Ungewissheit so groß wie die Vorfreude auf das Abenteuer. Schnell verabschieden sie sich von Dorothea Marias Schwester. Auf Wiedersehen! Wir werden dir schreiben. Jede Woche versprochen. Lichtet die Anker, Männer! Fast 8000 Kilometer auf dem Meer liegen zwischen Amsterdam und ihrem Ziel. Das Segelschiff, mit dem sie nun den Amsterdamer Hafen verlassen, ist ungefähr so groß wie ein Tennisplatz. Die beiden Frauen stehen noch lange an Deck und schauen zu, wie die hübschen Stadthäuser der niederländischen Stadt am Horizont immer kleiner werden. Wie wird wohl unsere neue Heimat aussehen? Keine Ahnung, aber bestimmt ist dort alles anders. Die Häuser, die Straßen, die Menschen. Aber wie? Die Überfahrt nach Südamerika dauert mehrere Wochen. Immer wieder geraten sie in einen Sturm, der jedes Mal aufs Neue das Schiff und seine Besatzung auf die Probe stellt und gründlich durchschüttelt. Lass die Scherben doch liegen. Bei dem Gewackel wirst du dir nur die Finger aufschneiden. Dieses ewige Schaukeln. Mir ist so unglaublich übel. Wo ist der Eimer? Hier. So ein Sturm auf hoher See bringt selbst die erfahrenen Seemänner an ihre körperlichen Grenzen. Aber nicht nur Wind und hohe Wellen machen den Reisenden zu schaffen. Fast noch schlimmer ist es, wenn sich das Segelschiff bei Windstille tagelang nicht von der Stelle bewegt. Kein Vorwärtskommen. Ungewissheit. Ein zermürbender Zustand. Nicht ein kleines Lüftchen. Nur diese erbarmungslose Sonne. Die Hitze raubt einem den Verstand. Na, meine Damen, jetzt alleine auf großer Reise, ha? Da braucht ihr doch sicher ein bisschen Gesellschaft, ne? Nein, Was hast du denn? Oh. Komm, wir gehen zurück in unsere Kajüte. Ja. Du solltest heute Abend nicht nach draußen gehen. Der Kapitän hat Alkohol ausgeschenkt, um die Männer bei Laune zu halten. Das vernebelt ihnen die Sinne. Die beiden Frauen ziehen sich wieder zurück in ihren winzigen Schlafraum unter Deck. Echte Privatsphäre gibt es nicht an Bord. Schließlich ist das ganze Schiff nicht viel größer als ein Tennisplatz. Ob sie vor ihrer Reise mit solchen Strapazen gerechnet haben? Ob sie es bereuen, sich in ein solch ungewisses und gefährliches Abenteuer gestürzt zu haben? Doch dann hören sie eine Stimme aus dem Krähennest, dem Aussichtsposten hoch oben auf dem Segelmast. Nach etwa 2 Monaten auf hoher See erreichen sie die Küste Südamerikas. Schau! Suriname, wir haben es geschafft. Zunächst mieten die beiden sich in Paramaribo, der Hauptstadt Surinams, ein Haus mit Garten. Voller Energie richten sie sich ein und beginnen unverzüglich mit ihrer Arbeit. Mit allen Sinnen tauchen sie ein in die fremde Welt, lassen sich verzaubern von den ungewöhnlichen Tieren, von der Farbenpracht der Blumen, vom Geruch und Geschmack der exotischen Früchte. Als ob man Trauben, Aprikosen, Johannisbeeren, Äpfel und Birnen miteinander vermengt hätte, die man alle gleichzeitig darin schmeckt. Ihr Geruch ist lieblich und stark. Wenn man sie aufschneidet, so riecht das ganze Zimmer danach. Man isst sie roh oder gekocht. Man kann auch Wein daraus pressen und Branntwein daraus brennen. Beide sind von herrlichem Geschmack und übertreffen alle anderen. Direkt hinter der Stadt beginnt der dichte Regenwald. Unbeschwert, allein durch die Wälder zu wandern, ist in Suriname allerdings nicht möglich. Auf ihren Streifzügen lassen sich die beiden Forscherinnen stets von Sklaven begleiten. Die kräftigen Männer schlagen einen Pfad durch das grüne Gestrüpp und beschützen die Frauen vor den Gefahren des Dschungels. Was war das? Vielleicht ein Jaguar. Madame, bleiben Sie dicht hinter mir. Hast du es auch gehört? Ich glaube, er ist weg. Wir sollten weitergehen. Schnell. Langsam geht die Sonne hinter den Bäumen unter. Mit der Dämmerung kommen andere Gefahren. Es geht wieder los. Sieh nur, diese Moskitoschwärme sehen aus wie Wolken. Meine Hände sind schon ganz zerstochen. Bin ich froh, wenn ich mich gleich im Bett unter dem Moskitonetz verkriechen kann. Die Moskitos bei Sonnenuntergang sind für die Menschen nicht nur eine Tortur, sondern auch hochgefährlich. Denn einige der winzigen Stechmücken übertragen die Tropenkrankheit Malaria, die bis heute in Suriname stark verbreitet ist. Doch davon ahnen Maria Sibylla und ihre Tochter im Jahr 1700 noch nichts. Auch heute ist ja noch Arbeiten in den Tropen nicht immer unbedingt einfach. Das ist anstrengend, das ist schweißtreibend. Und damals war das noch ganz anders. Also ohne jetzt Schutz gegen die ganzen Krankheiten, die es dort gibt, ohne vernünftige Möglichkeiten zu übernachten und Sonstiges. Das sind ganz harte Bedingungen gewesen. Und es ist unglaublich, was sie unter diesen Bedingungen geleistet hat. Es ist ein unablässiger Kampf gegen die Natur. Wenn man Essen herumliegen lässt, zieht das Heer Scharen von Wanderameisen an. Sie fressen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Hinzu kommt die Feuchtigkeit. Nicht selten schimmelt unser Papier. Vieles müssen wir wegwerfen. Aber die schlimmste Plage sind die Moskitos. Wenn sie ausrücken, dann kann man nur noch hinter dichten Netzen verschwinden und hoffen, dass die kleinen Tiere nicht irgendein Loch zum Durchschlupfen finden. Ich mache jedes Jahr mindestens eine größere Sammel- und Exkursionsreise, meistens eher zwei, manchmal sogar noch mehr, wo ich also dann an gute Stellen fahre, Schmetterlinge sammle, Schmetterlinge untersuche, Schmetterlinge beobachte. Denn ohne diesen direkten Kontakt reißt die Verbindung zur Natur ab. Und ich glaube, dass man dann auch, wenn man nur noch im Labor sitzt und nur noch am Computer, nicht wirklich das verstehen kann, was draußen in der Natur passiert. Dafür muss man auch selber draußen sein, muss man selber schwitzen und von Stechmücken gestochen werden und durch den Regenwald durchkrabbeln. Nur dann versteht man wirklich, wie das System funktioniert. Als Maria Sibylla in Surinam durch den Regenwald krabbelt, wird sie nicht enttäuscht. Überall sind faszinierende Geschöpfe, die sie ins Schwärmen bringen. Dieser Tagfalter hier sieht aus wie poliertes Silber mit dem schönsten Ultramarin überzogen. Grün- und Purpurfarben. Unbeschreiblich schön. Seine Schönheit ist mit keinem Pinsel wiederzugeben. Südamerika ist ein ganz faszinierend vielfältiger Kontinent. Und es ist ja der Kontinent der Regenwälder. Und es dürfte auch der artenreichste Kontinent überhaupt sein. Wir haben dort ganz viele Artengruppen, die nur dort vorkommen. Zum Beispiel die Morvo-Falter. Das sind riesige Schmetterlinge dabei, die zum Teil 10 cm Spannweite haben und schillernd blau sein können. Die fliegen nur in dieser Region. Dann gibt es zum Beispiel dort die Bananenfalter. Das sind auch riesige Schmetterlinge, die zum Teil auch herrlich bunt sind und die dann in der Morgen- und Abenddämmerung durch die Gegend fliegen. Das ist also eine Schatztruhe, die dort an biologischer Vielfalt ist. Um den Geheimnissen dieser Schatztruhe auf die Spur zu kommen, bittet Maria Sibylla auch die einheimische Bevölkerung um Hilfe. Niemand kennt die Pflanzen und Tiere Surinams besser als sie. Denn ihre Vorfahren lebten hier schon lange, bevor die ersten Europäer südamerikanischen Boden betraten. Eines Tages bringt man ihr ein paar besonders seltsame Insekten. Sie haben braune kleine Flügel und einen langgestreckten Kopf, der an den einer Echse erinnert. Maria Sibylla und ihre Tochter stecken sie wie gewohnt in eine ihrer Holzschachteln. In der Nacht wachen die beiden Frauen plötzlich auf. Was ist das für ein merkwürdiges Geräusch? Das ist der Kasten mit den seltsamen Insekten. Warte, ich nehme die Kerze mit. Ja, das scheint ganz so. Aber da wollen wir doch mal sehen. Sie leuchten! Insekten, die leuchten. Was für eine Entdeckung. Freudig aufgeregt schnappt sich Maria Sibylla ihr Notizheft und beginnt damit, ihre Beobachtungen zu dokumentieren. Ihr Kopf oder ihre Mütze leuchtet bei Nacht wie eine Laterne. Bei Tage war der Kopf ganz durchsichtig und wie eine Blase mit rot-grün-farbenen Streifen vermischt. Aus dieser Blase kommt bei Nacht ein heller Schein, wie der einer Kerze, sodass man dabei eine Zeitung lesen könnte. Heute weiß man, hier hat sich Maria Sibylla Merian geirrt. Die Köpfe der sogenannten Laternenträger leuchten nicht selbst. Wahrscheinlich haben sie nur den Kerzenschein reflektiert. Es gibt so Kleinigkeiten, wo sie dann auch mal was falsch gemacht hat, wo es so zu sein scheint, als wenn sie nicht die richtige Raupe dem richtigen Falter zugeordnet hätte. Aber also, das sind wirklich Fehler, wo man sagen muss, wenn man ja eigentlich von null fast anfängt und über Surinam, über die Insekten Surinams, wusste man ja eigentlich gar nichts, als sie dorthin kam. Und als sie abreiste, hatte sie fantastische Informationen für die damalige Zeit. Da ist es also eigentlich selbstverständlich, dass das nicht ganz ohne Fehler abläuft. Sie hat unglaublich viel richtig gemacht. Das sollte man an der Stelle vielleicht erstmal betonen. Maria Sibylla muss sich in Surinam wie in einem Märchenland fühlen. Ständig raschelt es in den Blättern und schwirrt es in der Luft. Überall Insekten. Die Natur hat in dem kleinen Land das Sagen. Menschen sind hier in der Minderheit. Gerade mal knapp 10.000 Einwohner leben damals in Surinam. So viele wie heute in einer sehr kleinen deutschen Stadt. Und 8.000 von ihnen sind Sklaven mit dunkler Hautfarbe, die gegen ihren Willen aus Afrika hierher gebracht worden sind. Wenn die Sklaven hier in Paramaribo von Bord gehen, dann sind sie furchtbar ausgemergelt. Die Überfahrt muss fürchterlich gewesen sein, aneinandergekettet unter Deck, bei Sturm und bei sengender Hitze. Die Händler päppeln die Sklaven ein paar Tage auf und verkaufen sie dann hier auf dem Sklavenmarkt. Die Schreie und das Wehklagen der armen Menschen sind oft nicht auszuhalten. Die Sklaverei ist zur Zeit des Barock etwas ganz Normales. Auf fast der ganzen Welt gehört sie zum Alltag. Billige Arbeitskräfte, die schwere Arbeiten verrichten, das steigert den Profit und kurbelt die Wirtschaft an. Das gilt im alten Griechenland und Rom genauso wie im Mittelalter. Mit dem Kolonialismus gewinnt die Sklaverei nochmals an Bedeutung. Waren aus der neuen Welt sind in Europa sehr begehrt. Doch die Produktion erfordert harte Arbeit. In Surinam geht es vor allem um den Zuckeranbau. So viele Sklaven sterben auf den Zuckerrohrfeldern. Sie werden von den Aufsehern brutal angetrieben und verprügelt. Wer flieht, wird getötet. Auch Maria Sibylla hat Sklaven. Auch für sie ist Sklaverei etwas ganz Normales. In ihren Texten spürt man jedoch, dass sie die Brutalität vieler Sklavenhalter verabscheut. Viele schwarze Frauen wollen lieber sterben, als in Sklaverei zu leben. Sie glauben, dass sie nach dem Tod in Afrika in Freiheit wiedergeboren werden. Maria Sibylla begegnet den Sklaven und den Einheimischen, die sie Indianer nennt, mit Wertschätzung. Für sie sind sie weise Informationsgeber, die vieles über die Natur wissen, von dem Europäer wie sie keine Ahnung haben. Zum Beispiel von den Heilkräften der Pflanzen. Die grünen Blätter des Baumwollbaums legen die Indianer auf frische Wunden, um diese zu kühlen und zu heilen. Deshalb schreibt Maria Sibylla neben ihren Insektenbeobachtungen auch alle möglichen Sitten und Bräuche der Surinamesen in ihr Notizheft. Die Taruba ist eine grüne Frucht. Die Indianer pressen den Saft aus und stellen ihn dann in die Sonne, wo er schwarz wird. Sie bemalen damit ihren nackten Körper mit allerlei Figuren. Diese Verzierung bleibt ihnen 9 Tage erhalten. Vorher kann sie mit keiner Seife abgewaschen werden. So vergehen 2 Jahre, in denen Maria Sibylla Merian fast wie eine Besessene Skizzen von Tieren und Pflanzen anfertigt und ihre Beobachtungen niederschreibt. Gemeinsam mit ihrer Tochter präpariert sie tote Tiere, steckt sie auf Nadeln oder legt sie in Flüssigkeiten ein, damit ihr äußerlicher Zustand möglichst lange erhalten bleibt und bestaunt werden kann. Zwischenresümee der gewagten Forschungsreise also: durchaus erfolgreich. Es läuft eigentlich alles wie geplant. Wenn da nicht die Gesundheit wäre. Eines Morgens wacht Maria Sibylla mit unerträglichen Kopfschmerzen auf. Mein Schädel. Mutter, du glühst ja. Am besten, du bleibst heute im Bett. Sie kommt bestimmt von dieser unerträglichen Hitze. Sie bekommt hohes Fieber, dazu Schüttelfrost und Schmerzen am ganzen Leib. Niemand weiß, was mit ihr los ist. Das ist eine seltsame Krankheit. Mal ist Mutter sterbenskrank, nach ein paar Tagen geht es ihr plötzlich wieder besser. Doch nach kurzer Zeit kehrt das Fieber zurück. Heute geht man davon aus, dass Maria Sibylla Merian sich durch einen Moskitostich mit dem Malaria-Erreger angesteckt hat. Die Krankheit wird auch Wechselfieber genannt, weil sich Phasen von hohem Fieber und Zeiten ohne Fieber abwechseln. Wenn diese Krankheit nicht behandelt wird, dann ist sie auch heute noch sehr gefährlich und oft sogar tödlich. Was sollen wir tun, Doktor? Bringen Sie Ihre Mutter zurück nach Amsterdam. Hier geht es ihr ja immer schlechter. Sie ist zu alt für dieses Klima. Aber wir sind hier doch noch lange nicht fertig. Wenn Sie nicht gehen, kann ich für nichts garantieren. Ich denke, Ihre Mutter wird hier nicht überleben. Dorothea hört auf den Arzt und packt alles zusammen. Vor allem die unzähligen Kisten und Gläser mit toten Eidechsen und Schlangen, Schildkröten und kleinen Krokodilen, mit aufgespießten Schmetterlingen, Raupen, Puppen und anderen Insekten. Im Juni 1701 treten die beiden Frauen schließlich die Rückreise nach Europa an. Die strapaziöse Überfahrt muss für die kranke Maria Sibylla ein Höllentrip gewesen sein. Als die Frauen Amsterdam erreichen, ist Maria Sibylla von der Krankheit sehr geschwächt. Aber sie lebt. Und nach erholt sie sich. Und ihre alte Tatkraft und Willensstärke kehrt zurück. Mit Feuereifer macht sie sich daran, die Ergebnisse ihrer Arbeit zusammenzustellen. Sie berichtet davon ihren naturwissenschaftlich interessierten Freunden. Als ich nun wieder nach Holland gekommen war und einige Freunde meine Zeichnungen gesehen hatten, drängten sie mich sehr, diese drucken zu lassen. Sie waren der Meinung, dass dies das erste und fremdartigste Werk war, das je in Amerika gemalt wurde. 4 Jahre später veröffentlicht Maria Sibylla Merian die Ergebnisse ihrer Forschungen in Südamerika in dem Buch Metamorphosis Insectorum Surinamensium oder Die Verwandlung der surinamischen Insekten. Ein gewaltiges Werk. Schon alleine das Format ist riesig. Es ist fast so groß, als würde man heute 2 DIN-A3 Schulmalblöcke nebeneinander legen. Auf 60 Abbildungen erweckt die Forscherin die tropische Natur zum Leben. Ihre leuchtenden Bilder und detaillierten Texte zeigen, welch gute Beobachterin sie ist. Durch das Vergrößerungsglas betrachtet, sieht der Staub auf den Flügeln dieses Schmetterlings aus wie braune, weiße und schwarze Federn von bunten Hühnern. Der Körper ist behaart wie der eines Bären. Sogar auf den Augen sind Haare. Der Rüssel sieht aus wie der Hals einer Gans oder einer Ente. Die Beine und Fühler sind wunderschön anzusehen. Heute, über 300 Jahre später, sind tatsächlich noch ganze 67 Originalausgaben von diesem beeindruckenden Insektenbuch erhalten. Manche Exemplare sind schwarz-weiß, manche von Maria Sibylla Merian selbst koloriert, also nachträglich bunt ausgemalt. Auch das Senckenberg-Institut, wo Professor Schmidt arbeitet, hat eines dieser Originale im Archiv. Es wird gehütet wie ein Schatz. Jedes Mal, wenn ich dieses Buch vor mir habe, wenn ich das Privileg habe, da drin blättern zu dürfen, natürlich mit Handschuhen, damit nicht Schweiß an das Buch kommt und dann eben das Papier schädigt, das ist jedes Mal für mich faszinierend und wunderbar. Da sieht man wirklich, wie die Zeit aus dem Buch herausatmet. Und trotzdem sind die Farben so frisch, als wenn sie gerade vor wenigen Wochen gemalt worden wären. Das Buch über die Insekten Surinams ist Maria Sibyllas Meisterwerk. Bis heute sind Wissenschaftler erstaunt, wie viele der Fakten, die sie zusammengetragen hat, korrekt sind. Als der schwedische Naturforscher Carl von Linné 50 Jahre später sein wegweisendes Werk Systema Naturae verfasst, in dem er Tieren und Pflanzen einen Namen gibt, zitiert er Maria Sibylla Merian glatte 130 Mal. Einige Tiernamen gehen bis heute auf sie zurück. Besonders interessant in dem Zusammenhang ist vielleicht, dass in dem Buch auch eine besonders große Spinne dargestellt ist, die gerade dabei ist, einen Vogel zu fressen. Und da diese Spinne dargestellt war, dass sie einen Vogel frisst, hat sie Linné als Vogelspinne bezeichnet. Und diesen Namen trägt sie bis heute, obschon Vogelspinnen meistens keine Vögel fressen, sondern sich von anderen Tieren ernähren. Aber es ist durchaus möglich, dass Merian auch eine Vogelspinne gesehen hat, die zufällig einen Vogel gefressen hat und es dann so dargestellt hat. Und deshalb heißt bis heute, mehr als 300 Jahre, nachdem Merian die Vogelspinne gezeichnet hat, die Vogelspinne immer noch Vogelspinne. Noch zu Lebzeiten erhält die Naturforscherin für ihr Werk über die Insekten Surinams die Anerkennung berühmter Wissenschaftler. Selbst im fernen England spricht man über Merians Erkenntnisse. Verkaufen kann die Forscherin jedoch nicht viele Bücher. Nach wie vor muss sie täglich um den Lebensunterhalt kämpfen. Dennoch bleibt ihre Leidenschaft für alles, was draußen krabbelt und fliegt. Bis ins hohe Alter geht sie regelmäßig auf Raupensuche, steckt kleine Tiere in Schachteln, beobachtet, notiert, zeichnet und empfängt gern Besucher. Guten Tag. Und lässt sie an ihrem Wissen teilhaben. Guten Tag. Überall erzählt man von ihren Sammlungen. Dürfen wir die vielleicht mal sehen? Aber sicher, kommt nur herein. Ich werde euch alles zeigen. Oh, solch einen riesigen Schmetterling habe ich noch nie gesehen. Und wie der glänzt. Dieses Exemplar stammt aus Surinam. Ich habe es selbst gefangen. Surinam? Liegt das nicht am anderen Ende der Welt? Ja, so fast. Ein unglaubliches Land. Eine Natur wunderbarer, als du es je gesehen haben wirst. Aber leider so fürchterlich heiß. Maria Sibylla ist Mitte 60. Für damalige Zeiten und für das, was sie alles erlebt hat, unglaublich alt. Und sie steckt voller Ideen. Sie will ein weiteres Raupenbuch herausgeben und fertigt die notwendigen Bilder und Texte an. Doch wird sie die Veröffentlichung des Buches nicht mehr erleben. Maria Sibylla bemerkt, wie ihre Kräfte nachlassen. Sie erleidet einen Schlaganfall und ist nun auf einen Rollstuhl angewiesen. Ach. Am meisten vermisse ich es, in die Natur zu gehen und meine geliebten Raupen zu suchen. Fürsorglich wird sie von Tochter Dorothea Maria versorgt. 16 Jahre nach ihrer Rückkehr von ihrem Surinam-Abenteuer stirbt Maria Sibylla Merian am 13. Januar 1717 im Alter von 69 Jahren. Nach dem Tod der Mutter bringt Dorothea Maria deren letztes Raupenbuch heraus. Schon zu Lebzeiten hat es Maria Sibylla Merian zu einiger Berühmtheit gebracht. Große Wissenschaftler diskutieren ihre Veröffentlichungen. Als Malerin genießt sie einen sehr guten Ruf. Wenige Tage vor ihrem Tod besucht ein russischer Gesandter das Künstlerstudio der Merians. Sehr schön, sehr schön. Ich nehme sie und alle. Und kauft fast 300 von Maria Sibyllas Zeichnungen für seinen Auftraggeber, Peter den Großen, den Zaren von Russland. Kurz darauf zieht Dorothea mit ihrem Ehemann ins russische St. Petersburg. Dort arbeitet sie als Zeichenlehrerin und leitet später die naturwissenschaftliche Sammlung. Ihre ältere Schwester Johanna ist schon einige Zeit zuvor mit ihrem Mann Jakob, einem Kaufmann und ebenfalls ehemaligen Labadisten, nach Surinam ausgewandert. In einer Zeit, als die meisten Menschen Insekten für Tiere des Teufels hielten, die aus Dreck geboren werden und Unglück bringen, hat Maria Sibylla Merian als eine der ersten Menschen eine Tür in ihre faszinierende Welt geöffnet. Sie hat die Natur als Ganzes begriffen und Zusammenhänge aufgezeigt. Sie hat erklärt, wie Pflanzen und Tiere voneinander abhängen, wie die Natur als System funktioniert. Damit hat sie einen Meilenstein in der Tierforschung gesetzt. Das ist also schon eine sehr große naturwissenschaftliche Leistung. Was sie verstanden hat und vor allem auch in ihrem großen Werk über die Insekten Surinams dann auch klar dargestellt hat, das ist die Metamorphose der Insekten. Irgendwie hat Maria Sibylla Merians Leben selbst Ähnlichkeit mit dem eines Schmetterlings. Als kleines Mädchen schlüpft sie in die Welt und beginnt sie, wie eine Raupe, voll Neugier zu erkunden. immer mehr Wissen in sich hineinzufressen. Sie lernt, sie hat Erfolge. Nur fliegen kann sie eben nicht. Aber sie will fliegen. Also zieht sie sich für ein paar Jahre aus der Welt zurück, in ihren Kokon auf Schloss Walter, sammelt ihre Kräfte, verändert sich. Und schließlich öffnet sie ihre Flügel und lässt sich vom Wind in die Welt tragen. Bis nach Südamerika. Es ist ein Lebensweg, der für eine Frau im 17. Jahrhundert unmöglich scheint. Vielleicht hat mich ja gerade das immer so sehr an Schmetterlingen fasziniert. Diese kleinen Wesen haben mir gezeigt, dass Verwandlung immer und für jeden möglich ist. Auf Wiederhören bei Audible.